Ich sitz hier ganz allein, allein mit mir selbst. Du verstehst das nicht, mir gefällt's. Ich sitz hier ganz allein, der Rest der Welt kann mir gestohlen bleiben, wie mir das gefällt. Einsamkeit tut mir so gut, nur ich mit mir selbst. Allein kam ich zur Welt, allein mit mir selbst. Also nerv mich nicht, lass mich allein. Andauernd rufst du an, muss das denn sein? Mit mir alleine, keiner stört mich dort, lass keinen hinein. Also nerv mich nicht, lass mich allein. Andauernd rufst du an, muss das denn sein? Verstehen. Jeden Sonntag dann können wir uns sehen. Ich weiß, dass dir das gar nicht passt.